Heute mit Jan-Christoph Kitzler einen schönen guten Tag. Die Präsidentschaftswahl im Iran ist entschieden. Mahmoud Ahmadinejad, der Amtsinhaber, hat überraschend deutlich gewonnen. Über die Folgen sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem beschäftigt uns bis 17.30 Uhr der Streit um das nordkoreanische Atomprogramm und die Versuche der SPD, rechtzeitig vor der Bundestagswahl aus dem Umfragetief zu kommen. Am Ende dieser Sendung gibt es dann wie immer samstags das Neueste vom Sport. Zuerst zum Streit um das nordkoreanische Atomprogramm. Die internationale Staatengemeinschaft ist sich ausnahmsweise einig. In der vergangenen Nacht hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft. Ab jetzt werden auch Frachtlieferungen aus und von Nordkorea und auch Finanztransaktionen schärfer kontrolliert. Denn die Machthaber in Pjöngjang rasseln anhaltend mit den Säbeln und haben in den vergangenen Wochen immer wieder Raketen und Atombomben getestet. Doch auch die neuen Sanktionen scheinen Nordkorea nicht zur Vernunft zu bringen. Im Gegenteil, Peter Kujat berichtet. Die nordkoreanische